liegt mein Herz nun zwischen Qual und Glück? Gibt es denn ein Zurück? Lass mich dich nicht lieben, lass mich nicht begehren, was ich fürchte und doch ganz heimlich begehr. Nimm mir nicht den Frühling, nimm mir nicht das Leben. Ich weiß, dass dein Kuss schon mein Untergang wär. Ich bin schwach und verwirrt, wenn du stehst neben mir. Besser wär's, ich lief fort, aber nein, ich bleib hier. Hilf mir, dich zu hassen, hilf mir, dich zu meiden. Bin ich nicht auf brav und bescheiden getrennt?